Erster Herr, du bist gerecht. Ich möchte dich fragen, warum geht es bösen Menschen gut? Warum haben sie keine Probleme? Zweiter, du gibst ihnen ein gutes Leben. Sie wachsen und tragen Früchte. Sie reden über dich, aber ihre Herzen sind weit weg von dir. Dritter Herr, du kennst mich gut. Du weißt, was ich denke. Nimm diese bösen Menschen weg. Sie sollen wie Schafe zum Schlachten sein. Vierter, wie lange wird das Land traurig sein? Die Pflanzen auf dem Feld sterben. Tiere und Vögel verschwinden. Das ist wegen der bösen Menschen. Sie denken, Gott sieht unser Ende nicht. Fünfter, du wirst müde, wenn du mit Menschen läufst. Wie willst du dann mit Pferden laufen? Du fühlst dich sicher im friedlichen Land. Was machst du im dichten Wald am Jordan? Sechster, sogar deine Familie ist nicht treu zu dir. Sie haben laut gegen dich geschrien. Vertraue ihnen nicht. Auch wenn sie nett zu dir sprechen. Siebter, ich habe mein Haus verlassen. Ich habe mein Eigentum weggeworfen. Was ich am liebsten habe, gab ich den Feinden. Achter, mein Volk war wie ein Löwe im Wald. Es brüllte gegen mich. Darum hasse ich es. Neunter, ist mein Volk nicht wie ein bunter Vogel? Andere Vögel kommen von allen Seiten. Sie greifen es an. Ruft alle Tiere vom Feld. Sie sollen kommen und es fressen. Zehnter, viele Hirten haben meinen Weinberg zerstört. Sie haben mein Land zertreten. Mein schönes Land ist jetzt eine Wüste. Elfter Mann hat das Land zur Wüste gemacht. Es ist traurig und leer vor mir. Das ganze Land ist zerstört. Niemand kümmert sich darum. Zwölfte Zerstörer kommen über die Hügel. Sie kommen überall hin. Gott hat ein Schwert. Es frisst das ganze Land. Kein Lebewesen bleibt heil. Dreizehnter, sie haben Weizen gesät. Aber sie haben Dornen geerntet. Sie haben hart gearbeitet. Aber es war umsonst. Ihr werdet euch schämen. Das kommt vom Zorn Gottes. Vierzehnter, Gott sagt, ich werde meine bösen Nachbarn bestrafen. Sie haben das Land von Israel genommen. Ich werde sie aus ihrem Land reißen. Ich werde auch das Volk Juda herausreißen. Fünfzehnter, danach werde ich Mitleid mit ihnen haben. Ich werde sie zurückbringen. Jeder soll sein Land wiederbekommen. Sechzehnter, wenn sie lernen, wie mein Volk lebt, dann sollen sie bei meinem Namen schwören. Sie sollen sagen, so wahr Jahwe lebt. Sie haben mein Volk gelehrt, bei Baal zu schwören. Dann dürfen sie bei meinem Volk wohnen. Siebzehnter, wenn sie aber nicht hören, werde ich dieses Volk ganz zerstören. Das sagt Gott.